Rock Paper Shotgun hat einen Artikel verfasst, in dem das Spiel RimWorld untersucht wird. Dabei haben sie festgestellt, dass sich im Code des Spiels angeblich super sexistisches Gedankengut befindet. Unter anderem ist es wohl so, dass es in der virtuellen Welt 8-mal wahrscheinlicher ist, dass ein Mann eine Liebesbeziehung initiiert, als eine Frau. Behinderte gelten generell als unattraktiv. Es gibt in RimWorld nur bisexuelle oder lesbische Frauen, keine heterosexuellen. Und alle Männer finden Partner unattraktiv, deren Alter 15 Jahre und mehr über ihren eigenen liegt. Die Liste geht noch etwas länger, aber ihr könnt sicher schon ahnen, wo hier die Reise hingeht. Nach Offended Trigger Town, Safe Space Straße 0815. Rock Paper Shotgun macht dem Spieleentwickler ernsthaft den Vorwurf, ein rückständiges Bild von Männern und Frauen zu vermitteln und bestimmte sexuelle Orientierungen zu vernachlässigen. Okay. Hier ein kleiner Newsflash für die Rockpaper Shotgun Redaktion. RimWorld wird tatsächlich weitestgehend von nur einem Typen entwickelt und sein Hauptziel lag sicher nicht darin, ein politisch korrektes Gesellschaftsbild darzustellen. Vielmehr will er wohl einfach ein Produkt abliefern, das den Leuten Spaß macht. Und genau dieser Punkt scheint bei euch negativ aufzustoßen. Dass andere Leute Freude an etwas haben, was ihr zu Unrecht als problematisch empfindet. Da wird die Spaßbremse radikal angezogen und es muss ein diskreditierender Artikel verfasst werden, in dem er den Spieleentwickler sogar die Chance verweigert, ein ungekürztes Statement zu euren Vorwürfen abzugeben. Der Entwickler hat euch bereits vor Veröffentlichung eures Artikels wissen lassen, dass die Beziehungsberechnung im Spiel noch Fehler enthält und bisher nur provisorisch zusammengebastelt wurde. Aber das hat euch nicht daran gehindert, so abwertend mit dem Spiel umzugehen und euer Urteil zu fällen. Was ist das für unehrliche journalistische Arbeit? Wer ist für sowas verantwortlich? Claudia Loh. Abschluss in Gender and Digital Media mit Fokus auf homosexuelle und feministische Theorien in Videospielen. Mit anderen Worten, professionelle Spielverderberin und Heulsuse. Ist irgendjemand überrascht, dass die Autorin eine Feminismusexpertin ist? Was mich allerdings schon etwas verwundert ist, dass man sowas überhaupt studieren kann. Ich meine, Claudia. Ich könnte aus dem Stegreif deinen Job übernehmen. Dazu muss ich nur meine Jammerlappenbrille aufziehen und zum Beispiel einen Blick auf die Twitter-Seite von Dr. Rand werfen, wegen dem ich übrigens überhaupt erst auf diese Geschichte gekommen bin. Hier geht das Ganze schon los. Der Dr. Rand. Damit wird eindeutig impliziert, dass alle Doktoren Männer sind. Wenn jetzt ein kleines Mädchen auf der Seite unterwegs ist, wird sie merken, dass sie sich in einem patriarchalen System befindet, in der die eigene berufliche Zukunft ausschließlich durch das Geschlecht definiert wird. Und was ist das? Treffender als auf dem Banner kann man den Begriff Mansplaining nicht darstellen. In oberlehrerhafter Weise wird uns hier gesagt, was wir machen sollen und wie wir uns zu benehmen haben. Außerdem steht auf der Tafel, Stop being stupid, was wohl ein direkter Aufruf zur Euthanasie an geistig behinderten Menschen ist. Dieser Twitter-Account ist einfach widerlich und sollte gesperrt werden. Wow. Das war schon ein bisschen heftiger, als ich es mir vorgestellt hatte. Es ist halt echt nicht so schwierig, überall was Gruseliges zu entdecken, wenn man Gespenster sieht. Fakt ist allerdings, die meisten Menschen sind sehr gut in der Lage, zwischen Realität und einem Videospiel zu unterscheiden. Es gibt keine seriöse Studie, die belegt, dass Games Auswirkungen auf sexistisches Verhalten der Spieler haben. Und irgendwie ist es schon fast wie damals, als Counter-Strike zensiert werden sollte. Menschen ohne Ahnung reagieren hysterisch und versuchen, die harmlosen Freizeitgestaltungsmöglichkeiten anderer Leute zu beeinflussen. Ernsthaft, Claudia, gönn den Leuten doch einfach mal ihren Spaß. Bleibt logisch. You want to start trouble, but can't find a reason. Your provocations are